Einheimische Krebse dagegen sterben meist einen langsamen Tod. Sie verlieren ihren Fluchtreflex, wenn sie infiziert sind, kratzen sich mit ihren Schreitbeinen an Augen und Gliedmaßen und werden teilweise gelähmt. Irgendwann fallen die Gliedmaßen ab, der Krebs kippt um und stirbt. Erkennbar ist der Pilz am weißen Belag, der sich auf Augen- und Scherengelenke legt. Unter den einheimischen Arten sind davon der Edelkrebs betroffen, den die Weltnaturschutzunion IUCN mittlerweile als verletzlich klassifiziert. In Deutschland ist er sogar vom Aussterben bedroht. Aber auch der Steinkrebs, in Deutschland stark gefährdet, und der Dohlenkrebs. Mit der Globalisierung, die Menschen und Güter permanent um die ganze Welt schickt, haben diese gefährlichen, blinden Passagiere leichteres Spiel als früher. Sie nehmen unter den Ursachen für den Rückgang der Artenvielfalt den 5. Rang ein. Nach Angaben des Weltbiodiversitätsrats haben gebietsfremde Arten seit 1980 um rund 40% zugenommen. Die Rate, mit der invasive Arten eingeführt werden, scheint höher zu sein als je zuvor und es gibt keine Anzeichen für eine Verlangsamung, heißt es dort. Deshalb ist es besonders wichtig, dass man Tiere und Pflanzen nicht leichtfertig, womöglich als Urlaubsmitbringsel, in andere Weltgegenden umsiedelt. Zudem braucht es mehr Vorsorgemanagement. Das lohnt sich auch finanziell. Senckenberg-ForscherInnen haben errechnet, die Kosten der Schäden durch invasive Arten sind mindestens 10-mal so hoch wie die Ausgaben, die notwendig wären, um diese ungewünschte Migration zu unterbinden. Wie der Klimawandel sind invasive Arten eine enorme Bedrohung für die biologische Vielfalt. Sie verändern unter anderem Lebensräume und entziehen einheimischen Tieren Nahrung und Ressourcen. Zusätzlich zu dieser Schädigung der Ökosysteme sind sie aber auch einfach teuer. Das heißt, sie verursachen hohe Kosten.